Aufgabe 4.3 A3. Hören Sie zu und notieren Sie die Zahlen. A. 136.700. B. 66.698.000. C. 2015. D. 6.078.000.000. E. 7,6%. F. 1986. G. 17.500. H. 15,6%. I. 1.200.000. J. 8,9 Milliarden.